Der Chef war weder groß noch klein, mager, mit harmonisch über seinen schlanken Körper verteilten Muskeln. Von seiner anziehenden Gestalt ging eine nervöse, unwiderstehliche, alles beherrschende Energie aus, die alle in seinen Bann zog, die sich in seiner Nähe befanden. Seine Stirn war breit, sein Gesicht männlich schön, seine dunklen Augen durchdrangen einen mit starkem Blick, das Fieber eines ruhelosen Gehirnes übertragend. Etwas von Jason war in ihm, in seiner Haltung, seiner Schlankheit, seiner blassen und doch dunklen Hautfarbe, in der Harmonie seines Körpers. Nur, dass mein Freund die Harmonie des Körpers mit dem Klassizismus der Seele verbinden konnte. In Jorge González von Marés hingegen konnte man eine gewisse Schwierigkeit, eine Gegensätzlichkeit, ein sonderbares Ungleichgewicht feststellen, gegen das er ankämpfte und zu besiegen versuchte, das aber oft die Oberhand behielt. Das konnte man vor allem bei seinen Ansprachen wahrnehmen. Er begann stets zögernd, mit Anstrengung nach Worten suchend. Diese Beklemmung teilte sich der Zuhörerschaft mit, die fanatisch seine Anwesenheit feierte und in der geschickt vorbereiteten Atmosphäre durch Lieder, Losungen, den Rufen »Chef, Chef, Chef« die Arme zum Nazi-Gruß erhoben in den guten Zeiten. Wenn der Vortrag endlich fließend wurde, dank eines glücklichen Augenblicks, atmete das Auditorium auf mit dem seltsamen Gefühl, irgendwie dazu beigetragen zu haben, dem Chef voranzuhelfen, ihn vor einer Katastrophe bewahrt zu haben. Danach wusste man nichts mehr, es spielte keine Rolle mehr, was er sagte, denn man befand sich auch im Trancezustand. Der Chef beendete seine Ausführungen meistens in Schweiß gebadet, manchmal mit Schaum auf den Lippen. Er zog sich danach sofort zurück, ohne jemanden anzusprechen, noch sich umschauend. Die Masse seiner Anhänger verhielt in Hypnose geraume Zeit. Es wurde nicht gesprochen, nur noch gesungen. Ich habe vielen Veranstaltungen des Chefs und seiner engsten Mitarbeiter in dem Verhandlungssaal beigewohnt. Dort waren Maurizio Mena, Verfasser der Texte fast aller Lieder in Zusammenarbeit mit dem Musiker Mariano Casanova, Gustavo Vargas Molinare, Javier Fox, Fernando Angel Guarello, Oscar Jimenez, Yunis arabischer Herkunft, Verwalter der Zeitung Arbeit, Ruperto Alamos, sein Privatsekretär, Manuel Mayo, der aus Valparaiso kam, und selbstverständlich Pedro Fonquea. Ein jeder äußerte seine Meinung zu irgendeinem wichtigen Ereignis im Land oder des Auslandes. Der Chef hörte aufmerksam zu, völlig ruhig, jede Idee, jedes Argument wertend. Anschließend trat meistens peinliche Stille ein, bis der Chef das Wort ergriff, ohne ein Argument zu diskutieren, nur die Schlussfolgerungen und Normen der zu greifenden Maßnahmen mitteilend, die immer unwiderruflich waren. Seine Macht der Synthese war bewundernswert, ebenso die Klarheit seiner Ideen und Ausführungen. Alle verstanden es so, die Entscheidung war gefallen. Ich hörte ihn eines Tages sagen, aufgrund eines Artikels in der Zeitung der Opposition, in welchem Zweifel an seine Fähigkeiten als Chef geäußert worden waren, über diese Zweifel muss ich lachen, denn ich bin der Chef schlechthin. Mich an diese Zeiten erinnernd, komme ich zu dem Schluss, dass Chile niemals einen politischen Führer wie Jorge González von Marés gehabt hat und schwerlich wieder einen solchen haben wird. Die Ehrbarkeit seiner ersten Zeiten, sein Idealismus, sein Glaube, sein Patriotismus, sein Mystizismus und Fanatismus im Kampfe für das Wohl des Landes entbehren jeglichen Vergleiches. Am Rande aller Kritik und allen Zweifels, die geübt werden könnten, sei gesagt, dass es hier niemals einen Politiker gegeben hat, der wahrhaftiger, aufrichtiger und klarer im Denken und den Ausführungen war. Es war sicher ein großer Irrtum, dass die Nazi-Partei mit gewählten Abgeordneten ins Parlament gelangte und auch, dass der Chef selbst gewählt worden war, um sich dort in diesem Zoo, in diesem Zirkus möglichen Gefahren auszusetzen, dabei seine Ideale darzulegen und mit entblößter Brust zu kämpfen. Noch nie hatte man in Chile ein prächtigeres Schauspiel gesehen. An der Spitze seiner drei Abgeordneten deckte er Steuerhinterziehungen, Betrügereien, Volksaufwiegelungen, Korruption, Gaunereien und Diebstähle auf. und er sagte dies seinen Gegenspielern direkt ins Gesicht, sie namentlich anzeigend. Im Besonderen den damaligen Präsidenten Arturo Alessandri Palma, der deswegen so außer sich war, dass er den Narzissmus zu hassen begann, ein fügsamer Agent wurde und den Entschluss, alle zu töten, wahrzumachen. Bei einer Gelegenheit, während der Präsident dieser korrupten Demokratie seine jährliche Botschaft an das Land verlas, holte der Chef seine Pistole heraus und gab im Parlament einen Schuss in die Luft ab. Daraufhin wurde er geschlagen und von Raufbolden misshandelt. Er hatte vom Boxen keine Ahnung, machte aber doch sehr mutig immer wieder Front gegen diese körperlichen Angriffe. Seine Männer haben es später übernommen, ihn zu rächen und diese von der Obrigkeit bezahlten Schläger zu bestrafen. So viel Aufrichtigkeit und Idealismus zog natürlich die Jugend und das Volk an. Deswegen wurde der chilenische Narzissmus zu einer patriotischen Bewegung, wie man kaum jemals wieder eine solche hier finden wird, die fähig ist, die Volksmassen und die idealistische Generation zu mobilisieren. Dies alles verkennt man heute völlig, die offizielle Geschichtsschreibung ignoriert dies einfach. Das Geschehen damals war nur möglich dank der Persönlichkeit des Chefs, und dieser Chef war nur möglich dank des Archetypus des Führers. Ohne den einen hätte es den anderen nicht gegeben. Und dieser andere, der Chilene, war befähigt, das Modell in so besonderer und ähnlicher Form zu empfangen, dank der Hälfte seines Blutes, der Erinnerung des Blutes. Ich sagte schon, dass ich nicht derjenige bin, meines Stiles wegen, der die politische Geschichte jener Jahre noch des chilenischen Narzissmus zu schreiben hat. Ich werde dies auch nicht tun. Es gibt jedoch viele außerordentliche Dinge, Anekdoten, Begebenheiten eines anderen Chile, niemals vorher gesehenen, ein Chile mit Einbildungskraft einer abenteuerlichen Generation, Idealisten, die Dinge ausdachten, erfanden und schufen. In Chile Einbildungskraft zu haben, bedeutet schon eine Neuerung, ein Privileg. Und alles, was die Jugendlichen taten, trug den Stempel der Einbildungskraft und des Schöpferischen. Männer wie Pedro del Campo, Oscar Jiménez, César Parada, der erste Tote vom 5. September, und viele andere, deren Namen mir entfallen sind oder die ich nicht kenne, weil ich zu spät hinzukam, haben unglaubliche Dinge vollbracht. Sie zerstörten ein faules und schwaches Gebäude bis zu seinen Grundmauern und errichteten eine andere Welt, ein anderes Vaterland. Und das konnten die dunklen Mächte, die diese amerikanische Welt regierten, nicht zulassen. Die einzige Möglichkeit des Triumphes befand sich aber nicht genau hier, sondern dort, im Herzen des Planeten, wo der Archetypus seine Ausstrahlung hatte, der neu auferstandene Gott. Vor der Möglichkeit, dass dieser sich durchsetzt und siegt, musste hier das neue Blut vernichtet, mit dem Wunder aufgeräumt werden, bevor es zu spät wurde. Deswegen das Massaker. Daher die schrecklichen Kräfte, die sich gegen diesen seltsamen, niemals zuvor gesehenen Mann stellten, dieses schöne Exemplar der Heimat, Jorge González von Marés, der Chef.